Also ich finde das immer spannend, wie er diese Mischung zwischen Theorie und politischer konkreter Aussage. Und ist wirklich kein, er ist auch ein Theoretiker, aber das ist eher ein bisschen verdeckt. Und da macht er politischen Aussagen und sagt er, ja, was ich jetzt sage, ist § 88a, 130a, Aufforderung zur Gewalt. Und diese Ironie, das in dem Moment zu sagen und diese Paragraphen nochmal aufzuführen, finde ich das schon sehr beeindruckend. Und vorher halt nochmal so eine theoretische Analyse. Und das macht ihn ja eigentlich nochmal spannender einfach. Er bleibt nicht in der Abstraktion leben. Da habe ich manchmal beim Graser und dem Verdacht. Ja, dann denkt man eigentlich ungenießbar. Und der Brücke fast essayistisch, aber bedeckt auch philosophisch. Alles. Ist nicht so vordergründig, aber mit klaren politischen Aussagen, wo er auch sagt, ja, dieser Staat provoziert den Terrorismus und dafür kriegt er einen auf den Deckel von seinem Vorgesetzten Dienst, Herr. Und Vorgesetzten Dienst, ja, genau, sowas. Aber da bleibt dann dabei und das finde ich schon erstaunlich. Also dieses wirklich nonkonformistische Wissen, das lässt sich wirklich durchhalten bei ihm. Auch wenn es theoretische, sehr unterschiedlich und einfach nicht klar verfassbar ist. Das ist also ein Sammelsurium. Da könnte ich eine Frage anschließen. Aber die musst du sein. Genau, gut. Jetzt, ich glaube nicht, dass das jetzt heute geklärt werden könnte oder so, aber das, was mir letzte Woche schon aufgefallen ist, dass anscheinend die Erfahrung ganz wichtig ist. Ja. Und das irgendwie auch im Zentrum steht und eben weiter sozusagen die Erfahrung. Einerseits, weil es ja auch bei Adorno ein sehr wichtiger Begriff ist, mit so einem Erfahrungsbegriff zusammenhängt und mit Erkenntnis und dann auch mit politischer Praxis, die daraus folgt. Oder, genau. Aber bevor wir jetzt unter uns diskutieren, du müsstest erstmal sagen, wie sind denn hier die Normalveranstaltungen? Ich kenne mich nicht so aus. Also, wodurch hätten wir jetzt gegen den Komment hier verstoßen? Ja, erstmal ist es meine Frage, kein Komment oder keine Dogma-Veranstaltung. Aber du wolltest einfach, dass es kürzer ist und mehr Selbstbeteiligung vom Auditorium möglich.